WDR 3 Open Studio Elektronische Musik. Am Mikrofon ist Michael Rebhahn. Eine Schleifmaschine, die lärmend über einen Holzboden fährt. In der Nachbarschaft von Maximilian Markholz Wohnung in Berlin-Neukölln wird renoviert. Dieser Krach, ob nun störend oder nicht, ist für den 1981 geborenen Komponisten Arbeitsmaterial. Er trägt sich unmittelbar in seiner Umgebung zu, ist Teil seiner akustischen Realität und damit ein ästhetisches Phänomen. Maximilian Markholz zeichnet solche Ereignisse auf, fügt sie in sein Archiv aus Klängen und Geräuschen, mit dem er 2008 begonnen hat. Diese Sammlung ist die Grundlage für eine Reihe von Kompositionen, die zwischenzeitlich 8 Stücke umfasst. Compounds ist der Titel dieser Serie. Compound bezeichnet hier ein Gemisch oder eine Verbindung aus Einzelelementen, bestehend aus den Audiofiles des Archivs sowie aus Derivaten dieses Repertoires. Gemeint sind notierte Transkriptionen, die Markholz von den aufgezeichneten Materialien anfertigt. Die Arbeit mit solchen Umformungen beschäftigt ihn schon seit einigen Jahren. Vorausgegangen war der Reihe ja eine 2-jährige Beschäftigung ungefähr mit Transkription. Ne? Also in 2006, glaube ich, habe ich angefangen, intensiv mich mit Transkription zu beschäftigen und da so ein paar Experimente zu machen. Und dann in 2018 einfach so ein paar Sachen kulminiert. Ein entscheidender Punkt war mein Besuch der Ausstellung von Wolfgang Tillmanns im Hamburger Bahnhof in Berlin. Und diese ganze Idee von Ausstellung als Werk und auch Sammlung und Archiv und dieser Clash von verschiedenen Sachen aufeinander, die aber natürlich super viel miteinander zu tun haben. Also eben auch der Clash bei ihm zum Beispiel mit Porträts und so Pseudo-Schnappschüsse und Stillleben und abstrakte Experimente mit dem Fotomedium an sich. Das fand ich spitze. Also das hat mich absolut, ich hasse das Wort, inspiriert. Die heterogene Sammlung, die keinem ästhetischen Plan, keinem übergeordneten Konzept folgt, hat Markholz musikalisch umzusetzen versucht. Er akkumulierte Materialien, errichtete ein Netzwerk verschiedenster Klänge und Geräusche, entstanden in unterschiedlichsten Situationen. Das Resultat war eine ständig anwachsende Sammlung, ein akustischer Zettelkasten. Diese ganze Zettelkasten-Luhmann-Geschichte, so wie kann man denn Materialien so organisieren, dass die Hierarchie so flach wie möglich ist, also dass ich eigentlich keine Ordnung selber generiere, sondern dass sich die Ordnung vom Inhalt her selbst generiert. Das war eigentlich diese Idee. Und auch vor allen Dingen mit dem Hintergedanken, dass das Ganze ein längerfristiges Projekt wird. Also nicht nur ein Stück, wo ich jetzt irgendwie so eine kleine Sammlung mache, sondern etwas, was mich über viele Jahre begleitet. Und dann auch der Wunsch, da etwas zu finden, was mir mehr Output gibt, als ich Input gebe. Ne? Also das ist ja genau der Witz bei einem Zettelkasten, dass man mehr rausbekommt, als man reingibt, weil man immer Kontexte bekommt von Dingen, über die man sich vorher nicht im Klaren war. 2008 entstand aus diesem Zettelkasten eine erste Komposition. Compound No. 1, Car Sex Voice Honker für Akkordeon und Elektronik. Das Instrument wirkte hier als Katalysator. Seine Beschaffenheit und seine Möglichkeiten bestimmten den Griff in die Sammlung, die Auswahl der konkreten akustischen Materialien. Im Fall von dem Akkordeon war es ganz einfach, weil ich mich tatsächlich erstmal gefragt habe, okay, was ist denn das Akkordeon jetzt rein von seiner Physiognomie her? Und das war eben ganz klar, das ist ein Balk mit dem Klangerzeuger oben drüber und vielleicht noch ein bisschen Filtrierung, also das ist eigentlich eine menschliche Stimme. Ja, eine menschliche Stimme, Lunge, Hupe ist auch eine menschliche Stimme, beziehungsweise die Hupe ist eigentlich eine Vergrößerung, eine Erweiterung der menschlichen Stimme, damit man nicht das Fenster runterkurbeln muss, wenn einem irgendjemand vor die Karre hüpft. Und so ging das in dem Fall so über die Physis des Instruments eigentlich. Die Elemente, die in Car Sex Voice Honker aufeinandertreffen, wurden vor dem Hintergrund dieser Instrumentenphysis ausgewählt, sind aber dennoch von weitgehend heterogener Herkunft. ein Autokorso von Fußballfans am Neuköllner Hermannplatz, die Geräuschkulisse eines Lübecker Cafés, Atemgeräusche beim Sex, zischende U-Bahn-Türen oder ein quengelndes Kind in einem Hinterhof finden sich unter anderem im Netzwerk von Compound Number One. Das Behandeln von Alltagsmaterialien ist nicht das Besondere. Ja, das ist selbstverständlich. Also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, oh, ich kann auch profanes Klangmaterial in Musik verwenden. Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sondern, ja klar kann ich das, also mache ich das. Genauso wie ich andere Musik verwende und genauso wie ich Instrumente verwende. Es ist selbstverständlich, das zu tun. Und es geht gar nicht um ein Hineinnehmen in den Bereich des Musikalischen, weil es diesen Bereich eben meiner Meinung nach nicht mehr gibt. Also es gibt nicht per se etwas, was musikalisch ist oder per se etwas, was nicht musikalisch ist, sondern es geht immer um eine bestimmte Form des Zugriffs auf Material, was erstmal da ist in irgendeiner Form. Und es geht da gar nicht so sehr um das Entlocken von musikalisch interessanten Strukturen, sondern es geht eigentlich eher um die Untersuchung der Situation, in der ich lebe und arbeite. Also was für Klänge produziere ich, was für Klänge produzieren meine Nachbarn, was hat das mit mir zu tun und was ist Musik in dieser Situation? Maximilian Markoll erarbeitet Kompositionen, die sich nicht länger mit der kontinuierlichen Variation katalogisierter Sounds und Patterns bescheiden. Stattdessen bezieht er sein Material aus der Kontingenz alltäglicher Wahrnehmungen und komponiert eine Musik ohne musikantische Umwege, wie er sagt. Das bedeutet allerdings nicht, dass er die Alltagsmaterialien, so wie sie sind, bloß ausstellt und zur Musik erklärt, wie es etwa John Cage in vielen seiner Stücke getan hat. Für Markoll ist das Moment des Subjektiven, der formende und gestaltende Zugriff des Komponisten, entscheidend. Was mich eigentlich daran am meisten interessiert, sind Wahrnehmungshaltungen. Also wenn ich eine Transkription mache von etwas, und das ist natürlich auch abhängig von der Komplexität des Materials, aber wenn wir eine Situation haben, in der zum Beispiel sehr viele verschiedene Dinge klingen und ich davon eine Transkription mache, dann nehme ich eine bestimmte Filtrierung vor dieses Materials. Das heißt, ich entscheide mich dafür, bestimmte Dinge als signifikant zu übersetzen und ich entscheide mich dafür, bestimmte Dinge als nicht signifikant zu ignorieren. Und diese Entscheidungen spiegeln eine bestimmte Hörhaltung sozusagen wieder. Das ist wieder ein bestimmter Zugriff auf den Klang. Und es geht mir eigentlich darum, diese Hörweisen hörbar zu machen. Also dadurch, dass man nicht nur die Transkription hat, sondern eigentlich fast immer die Transkription in Verbindung mit der sogenannten originalen Aufnahme hört in den Stücken, kann der Hörer ja einen Abgleich machen zwischen dem, was von den Instrumenten gespielt wird und dem, was auf der Aufnahme klingt. Und idealerweise wäre das so, dass sich dadurch mein Hören sozusagen vermittelt, dass diese Fokussierungen hörbar werden. Ein Beispiel für dieses Verfahren. 2011 wurden in der unmittelbaren Nachbarschaft von Maximilian Markolls Wohnung Sanierungsarbeiten durchgeführt. Ein Dielenboden wurde mit Schleifmaschinen bearbeitet. Markoll hat die Geräuschkulisse dieser Arbeiten aufgezeichnet. Zur Zeit dieser Handwerksarbeiten war Markoll mit der Komposition eines Stücks für Horn, Posaune, Tuba und Elektronik befasst. Die Geräusche, die den Arbeitsprozess schon allein durch ihre nachdrückliche Präsenz beeinflusst haben, fanden letztlich Eingang in die Musik. Sowohl in ihrer Originalgestalt als auch in verschiedenen instrumentalen Umsetzungen. Für Compound No. 2, Air Pressure Train TV, entstanden zwischen 2008 und 2011, hat Maximilian Markoll seine Idee des Materialnetzwerks auf die Ebene der Interpretation erweitert. Statt vorhandene Instrumente zu verwenden, ließ er nach eigenen Plänen ein neues konstruieren. Vielleicht muss man dazu wissen, dass ich selber Schlagzeuger bin und eine ganze Menge Zeit verbracht habe in der Auseinandersetzung mit dem klassischen Schlagzeuginstrumentarium. Und ich habe einen Auftrag bekommen, für 6 Schlagzeuger zu schreiben und habe mich natürlich irrsinnig gefreut. 6 Schlagzeuger und Elektronik, da kann man richtig rocken, ne? Aber dann war mir auch ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich keine Küche will. Ich mag dieses Gedengel nicht. Und und dann musste ich mir was einfallen lassen. Und was ich aber wusste, was ich wollte, war ein möglichst neutrales Objekt. Was erstmal keine kleine Trommel oder sowas ist, was jetzt nicht gleich irgendwie eine Militärgeschichte reinbringt oder aus der mexikanischen Volksmusik kommt oder irgendwas. Sondern ich wollte irgendwas total Neutrales, was erstmal ein Objekt ist und gar nicht unbedingt ein Instrument. Und dann kam eins zum anderen und ich bin über dieser Kiste gelandet, ne? Also ich wollte ein Objekt haben, was nicht einfach nur ein Tisch ist, was nicht einfach nur eine Oberfläche ist, sondern was dreidimensional ist, an dem man sich irgendwie so abarbeitet, in das man was reintun kann, das man auch elektronisch erweitern kann, also mit Lautsprechern und Mikrofonen drin und draußen und überall dran. Und das sollte also einfach so flexibel und wendig wie möglich sein. Und dabei ging es gar nicht so sehr um die klanglichen Eigenschaften, sondern eher um so eine strukturelle Idee von einem möglichst vielseitigen Objekt. Das Instrument, das Markoll für sein Stück bauen ließ, ist eine Holzkiste mit einer auswechselbaren Oberfläche. Auf diese Weise können flexibel Materialien wie Metall, Holz oder Styropor auf den Resonanzkörper aufgelegt werden. Diese Oberflächen werden allerdings nicht mit üblichen Schlagzeugschlägeln, sondern mit Alltagsgegenständen bespielt. Dazu zählen Milchschäumer, Schmirgelpapier, Steine, Münzen, Kronkorken oder Holzkugeln. Eine Version von Compound No. 2 hat Markoll für 2 dieser Instrumente konzipiert. Die Klangmaterialien, die für dieses Stück konstitutiv sind, bestehen vor allem aus Aufnahmen, die auf Bahnhöfen und in Zügen entstanden. Außerdem finden sich Autogeräusche, Windräder, eine Hoteldusche sowie die Klangkulisse eines Ausschnitts aus der Action-Fernsehserie 24. 8 Compound-Stücke hat Maximilian Markoll bisher komponiert. 3 weitere sind in Arbeit bzw. in Planung. Das Materialnetzwerk erweitert sich demnach beständig und ist mittlerweile zu einer riesigen Sammlung angewachsen. Die Prozesse, innerhalb derer aus den unzähligen Klängen und Geräuschen konkrete Stücke entstehen, sind dabei nicht festgeschrieben. Sie folgen keiner einmal grundgelegten kompositorischen Logik. Der Zugriff auf die Materialien ist in jedem Fall neu und ohne prädeterminiertes Konzept. Eigentlich wächst das ziemlich chaotisch zusammen. Es gibt meistens schon ziemlich früh eine Idee über Kombinationen von Materialien, sowohl vertikal als auch horizontal. Und auch eine Idee über Verbindungen jetzt, also zum Beispiel in Form von Derivaten oder so. Und in den meisten Fällen wachsen die fast von alleine zusammen. Zum Beispiel in Compound 4 gibt es so ein zentrales Material eigentlich, nämlich eine Aufnahme aus einem Bordrestaurant im ICE, das relativ oft in kleinen Häppchen vorkommt, ne? Und aber alles, was eigentlich gerade passiert, unterbricht und dann kommt das und dann passiert entweder was anderes oder es geht weiter. Solche Sachen sind natürlich so nachgelagerte formale Entscheidungen. Aber so im Großen und Ganzen wuchert das so vor sich hin eigentlich, ne? Und wächst langsam zusammen. Wobei ich auch, ich bin ein Wandarbeiter, also ich habe eine Wand, an der ich die aktuellen Materialien für das Stück aufhänge und auf die Art und Weise versuche, einen Überblick zu bekommen. Und ich mache auch öfter so Papierspielchen, dass ich Schnipsel habe für die Materialien und ein bisschen puzzle manchmal. Aber im Wesentlichen kommen die Sachen nach und nach über diesen ganzen Prozess so zusammen. Es ist ja auch nicht so, dass ich erstmal aufnehme und dann transkribiere und dann daraus ein Stück baue, sondern das sind ja auch Sachen, die ganze Zeit ineinander greifen, ne? Und so gibt es oft über den ganzen Entstehungsprozess so eines Stückes hin kleine Entscheidungen, die am Ende dazu führen, dass die Sachen da sind, wo sie sind. Da gibt es auch tatsächlich kein gemeinsames konzeptuelles Fundament oder so, was die Stücke jetzt wieder miteinander verbinden würde, sondern das ist bei jedem Stück unterschiedlich, ne? Aber was ich eigentlich versuche und was mir an dieser ganzen Netzwerksache gefällt, ist, dass die Hierarchien so flach wie möglich sind und dass es halt viele Eingänge gibt in dieses Ding, in das Netzwerk. Compound Number 4, Friction Machine Alarm Signal Construction. Für Violine, Viola, Percussion, 2 Geräuschemacher und Elektronik aus dem Jahr 2010. WDR 3 Open Studio Elektronische Musik. Heute mit Stücken aus der Compound-Reihe des Berliner Komponisten Maximilian Markoll. Zuletzt hörten Sie Compound No. 4 Friction Machine Alarm Signal Construction für Violine, Viola, Percussion, zwei Geräuschemacher und Elektronik. Morgen heißt es in WDR 3 Open Wortlaut. Auf dem Programm steht ein Feature über den Roman »Die Sonne war der ganze Himmel« von Kevin Powers. Die Redaktion der Sendung hatte Frank Hilberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Repan und wünscht eine gute Nacht.